Phänomenales. Abstraktion als Weg einer Transformation. Das, was es gibt, ist da und kommt darum vor. Da können wir es zuweilen auffassen, was uns gegeben ist. Dazu können wir unsere Wahrnehmung selbst einsetzen. Aber wir sind auch frei geblieben. Wir können das zuerst tun, was uns gerade zu tun in den Sinn kommt, ehe wir etwas anderes machen werden. Möglicherweise wird das zu jedem Moment dieses Daseins etwas sein können, was uns da zu tun notwendig erscheint. Zuweilen wird es auch notwendig sein, es wieder bleiben zu lassen und so den Bestand der Dinge zu erhalten oder sich an diesen eingehend zu erinnern. Das kann man als eigentliche Untätigkeit bezeichnen. Es ist ein Nichtstun, was der Mensch dabei erfährt, während er das Seinige für seinesgleichen und sich erhält. Das ist so wahr, weil es ihm zusteht, für eine Stabilität der Dinge zu sorgen. Er hat zudem auch das Recht darauf, für sich selbst zu sorgen. Das geschieht so. Das bedarf eben auch einer Probe, bei der man herausfinden möchte, ob das gegebene Bestand behält. Für eine Gemeinschaft wäre das kein direkt erbrachter Dienst, wenn einer alles sein lassen wird und nichts tut. Aber es dürfte auch nicht als Verlust angezeigt werden. Es ist wahr, dass eine Gemeinschaft indirekt davon profitieren kann, wenn es ihren Mitgliedern gut ergeht in diesem Leben. Und ein Belassen des Gegebenen ist zuweilen auch einfach eine Notwendigkeit dieses Daseins. Man braucht dies für einen eigentlichen Progress so dringend. Man muss auch mal die Fünfe gerade sein lassen können. Dabei würde jene Summe an Menschen, welchen es gut ergeht, gewiss nicht unbedeutender sein als die Summe der Güter, welche die Menschen eignen. Für den Bestand einer Gesellschaft ist das mit Sicherheit so richtig. Besitz kann zudem eine sehr relative Größe sein. Dieser kann eigentlich keinen dauerhaften Bestand bei uns erhalten, da der Mensch im Mindesten einmal stirbt. Und es würde nicht zu erwarten sein, dass dieser Vorgang rückgängig gemacht werden kann, wenn er einmal eingetreten ist. Was uns einmal verloren geht, wird das wenigstens auf unbestimmte Dauer sein. Eine Art des Menschen, solche Dinge für sich zu klären, wäre jener Versuch, diese auf eine andere Ebene zu transferieren, wo diese keiner Veränderung unterworfen sind. Da wäre die Ebene der Gedanken und Ideen wahrscheinlich dafür geeignet. Auf dieser könnte man nichts bewirken, aber vieles durch Erkenntnis klar machen und vorbereiten. Wir sagen Abstraktion dazu, wenn wir die Dinge bei uns innerlich und vergeistigt auffassen. Das Wort Abstraktion weist darauf hin, dass etwas Körperliches als Bild geschaut wird. Real ist es, dass das geschaute Bild erstmal das Abbild einer körperlichen Struktur ist, welche es gibt. Alles Weitere erfolgt erst danach und wird auch alleine nur eine dementsprechende Güte an sich tragen, wie wir es auffassen. Damit meine ich folgenden Vorgang. Wir sehen dabei eine Sache genau an und stellen diese uns unwillkürlich bei uns selbst vor. Das spricht uns an. Beide Bilder, das Wirkliche und das Geistige, können wir annehmen und ausdeuten. Was wir davon abgleichen können, das lässt sich so auch verifizieren. Dieser Vorgang wird als Abstraktionsvermögen bezeichnet und ist ein einfacher Prozess bei der Schau dieser Natur. Er findet fortwährend statt und ist uns unterdessen mehr oder minder bewusst im Alltag. Da gäbe es vielerlei über das Wesen der Elementare dieser Welt zu erlernen, wenn man diesen Weg einmal beschreiten wird. Ob wir das aber tun möchten, das bleibe uns selbst überlassen. Es kann keiner für einen anderen die Eignung solcher Begebenheiten an seiner Stadt festmachen. Jeder soll selbst eine Wahl darüber haben, es zu bestimmen, was er tun möchte.